Die Schlacht um den Elfenbeinturm. Vorausgeschickte Späher kehrten ins Lager zurück und berichteten, dass man dem Elfenbeinturm nun schon sehr nahe sei. Mit 2, höchstens 3 beschleunigten Tagesmärschen könnte man ihn erreichen. Aber Bastian schien unentschlossen. Er ließ öfter Rast machen als bisher, um dann plötzlich wieder überstürzt aufzubrechen. Keiner im Herzog, seine Begleiter, verstand den Grund, aber keiner wagte ihn natürlich danach zu fragen. Seit seiner großen Tat im Sternenkloster war er unnahbar geworden, sogar für Xayide. Im Heerlager gingen allerlei Vermutungen um, aber die meisten Weggenossen fügten sich willig seinen widersprüchlichen Befehlen. Große Weise, so meinten sie, erschienen normalen Wesen oft unberechenbar. Auch Atreo und Fuchur konnten sich Bastians Verhalten nicht mehr erklären. Die Sache im Sternenkloster ging beiden über den Verstand. Aber das vermehrte nur ihre Sorge um ihn. In Bastian lagen 2 Empfindungen im Kampf miteinander, und keine von beiden konnte er zum Schweigen bringen. Er sehnte sich danach, mit Mondenkind zusammenzutreffen. Er war jetzt in ganz Phantasien berühmt und bewundert und konnte ihr als Ebenbürtiger gegenübertreten. Aber zugleich erfüllte ihn die Sorge, dass sie Aurin von ihm zurückverlangen würde. Und was dann? Würde sie versuchen, ihn zurückzuschicken in die Welt, von der er nun noch kaum etwas wusste? Er wollte nicht zurück. Und er wollte das Kleinod behalten. Dann wieder kam ihm der Gedanke, dass es ja durchaus nicht gesagt war, dass sie es zurückhaben wollte. Vielleicht ließ sie es ihm, solange er wollte. Vielleicht hatte sie es ihm ja überhaupt geschenkt und es gehörte für immer ihm. In solchen Augenblicken konnte er es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Er trieb den Herzog an, um schneller bei ihr zu sein. Doch schon überkamen ihn wieder Zweifel und er ließ anhalten und Rast machen, um sich klar zu werden, womit er zu rechnen hatte. So in abwechselnd hastigen und überstürzten Märschen und stundenlangen Verzögerungen hatte man schließlich den äußeren Rand des berühmten Labyrinths erreicht. Jener weiten Ebene, die ein einziger Blumengarten voll verschlungener Pfade und Wege war. Am Horizont leuchtete in feenhaftem Weiß gegen den golden schimmernden Abendhimmel der Elfenbeinturm. Die ganze phantasische Schar und auch Bastian standen in andächtigem Schweigen und genossen die unbeschreibliche Schönheit dieses Anblicks. Sogar auf Xayides Gesicht lag ein Ausdruck von Staunen, den es noch nie zuvor gezeigt hatte und der freilich auch bald wieder verschwand. Atreo und Fuchur, die ganz im Hintergrund standen, erinnerten sich daran, wie anders das Labyrinth ausgesehen hatte, als sie das letzte Mal hier gewesen waren, zerfressen von der Todeskrankheit des Nichts. Jetzt schien es blühender und schöner und leuchtender als je zuvor. Bastian beschloss, für diesen Tag nicht mehr weiterzuziehen, und so wurde das Nachtlager aufgeschlagen. Er schickte einige Boten aus, die Mondenkind seinen Gruß überbringen und ihr ankündigen sollten, dass er am folgenden Tag in den Elfenbeinturm einzuziehen gedächte. Dann legte er sich in seinem Zelt nieder und versuchte zu schlafen. Er wälzte sich auf seinen Kissen hin und her und seine Besorgnisse ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. Er ahnte nicht, dass diese Nacht noch aus ganz anderen Gründen die schlimmste seines bisherigen Daseins in Phantasien werden sollte.